Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Facebook hat angekündigt, ab sofort härter gegen die Verbreitung gefälschter Nachrichten vorgehen zu wollen. Zumindest ein bisschen härter. Das soziale Netzwerk weigert sich nach wie vor, sogenannte Fake News selbstständig zu löschen, aber Facebook will Nutzern künftig helfen, Falschmeldungen besser als solche zu markieren. Und dabei helfen soll ein externes Recherchezentrum mit Namen Korrektiv, haben wir schon öfter darüber gesprochen hier bei D-Radio Wissen. Das ist ein unabhängiges Recherchebüro mit Sitz in Essen und Berlin. Martina Schulte weiß mehr, unsere Netzreporterin. Wie genau soll das ablaufen? Also es soll genauso ablaufen wie in den USA. Dort arbeitet Facebook ja auch mit externen Organisationen zusammen, die Fakten in umstrittenen Nachrichten überprüfen, also sogenannten Fact-Checkern. Das heißt, es wird auch im deutschen Facebook-Menü bald einen neuen Auswahlpunkt für Fake News geben. Und wenn dir dann beim Surfen ein Beitrag dort irgendwie fishy vorkommt, du denkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flüchtlinge in Musterhausen tatsächlich ein Pferd geschlachtet haben, dann kannst du das mit einem Klick als Falschmeldung kennzeichnen. Und dann passiert was? Wenn sich dann so ein falsch gemeldeter Beitrag besonders stark verbreitet, wenn er von vielen Nutzern als Falschmeldung gemeldet wird, dann wird er von Facebook eben an dieses Recherchebüro, an Korrektiv weitergeleitet. Die überprüfen das dann. Und wenn diese externen Fact-Checker dann rausfinden, dass sowas nicht passiert ist, dass es in Musterhausen nicht mal ein Pferd gibt, dann wird das an Facebook zurückgemeldet. Und dort wird dann der Beitrag nicht etwa gelöscht, sondern er wird mit einem Warnhinweis versehen. Zum Beispiel, dieser Beitrag wird von Dritten als unglaubwürdig eingestuft. Und das hat dann zur Folge, dass dieser Beitrag nicht mehr als Sponsored Post zur Werbeanzeige bei Facebook gemacht werden kann, also um die Reichweite zu erhöhen. Und eventuell will Facebook solche Beiträge dann auch insgesamt weniger stark sichtbar machen. Das heißt, es wird vermutlich eine ziemliche Weile dauern, bis was passiert, weil es müssen ja erstmal ausreichend Beiträge zusammenkommen, dann wird das noch extern gecheckt und dann ist es vom Prinzip her so ein bisschen wie mit diesem Lungenkrebsfotos auf Zigarettenschachteln. Es ist mehr so ein Angebot, es dann nicht mehr zu nutzen. Genau so, also das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Das ist eigentlich genauso wie bei den Warnhinweisen auf den Zigarettenschachteln. Also ich bin mir ganz sicher, dass diese Warnhinweise nicht alle User dazu bringen werden, solche Posts nicht mehr zu teilen. Denn wir leben halt nun mal wirklich in diesen ja postfaktischen Zeiten und da wird es sicher auch wieder Menschen geben, die sagen, diese Fact-Checker da von außerhalb, die sind ja gar nicht neutral und unabhängig, ne? Wie unabhängig ist denn Korrektiv? Kann man das sagen? Also Korrektiv gehört zu keinem Verlag oder Fernsehsender. Es ist ein unabhängiges, kleines Recherchebüro und Korrektiv finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, private Spenden und Stiftungsgelder. Wer da genau schon gespendet hat, das kannst du dir auf der Webseite von Korrektiv anschauen. Es ist also wirklich sehr transparent. Die sind bekannt für investigativen, unabhängigen Journalismus, haben einen super Ruf, was halt fundiertes Recherchieren angeht. Aber da arbeiten auch gerade mal 25 Leute. Es ist wirklich nur ein sehr kleiner Laden. Und ich kann mir halt eben nicht vorstellen, dass die ganzen Meldungen, die es gibt, dass die da überhaupt bearbeiten können. Zumal Korrektiv ja dafür von Facebook auch kein Geld bekommt. Ne? Und Facebook hat kein auch, Geld? Nee, das geht jetzt erst, ist so eine Art Beta-Test, das machen die jetzt erstmal so. Facebook hat aber auch sowieso schon angekündigt, dass sie noch mit weiteren Verlagen oder noch anderen Institutionen als Fact-Checkern zusammenarbeiten wollen, weil dieser eine Laden kann das nicht wuppen, das ist unmöglich. So, dieses Fake-News-Problem gibt es schon etwas länger bei Facebook, dass die jetzt tatsächlich was ändern wollen. Liegt das daran, dass die Politik in Deutschland ordentlich Druck gemacht hat? Ist das einfach nur die Übernahme des amerikanischen Modells jetzt in den deutschen Markt rein? Wie schätzt du das ein? Also was genau Zuckerberg bewogen hat, das weiß natürlich nur er selbst, aber ich denke schon, dass die Drohung aus der Politik, Facebook mit Bußgeldern zu belegen, also wenn sie jetzt nicht so ein bisschen was unternehmen, die hatten bestimmt schon einen Einfluss, denn im Vorfeld der Bundestagswahl ist das Thema halt einfach sehr brisant. Wie brisant, das zeigt nochmal eine aktuelle Untersuchung des amerikanischen Newsportals BuzzFeed. Die haben die beliebtesten Artikel über Angela Merkel mal mit ihrem Tool BuzzSumo untersucht und das Ergebnis ist, dass Menschen bei Facebook vor allem auf negative oder falsche Nachrichten über Angela Merkel reagieren oder eben auf Artikel mit irreführenden Überschriften, die jetzt nicht komplett fake sind, aber wo so viele Verdrehungen und Halbwahrheiten drin sind, dass sie eigentlich auch so so halbe Fake News sind. Und was heißt in dem Zusammenhang reagieren? Reagieren heißt, dass sie den Artikel liken oder teilen. Ne? Und besonders beliebt, sagt BuzzFeed, sind halt so Beiträge mit Überschriften wie Merkel ist wahnsinnig, Merkel hat Selfie mit Brüssel-Terroristen gemacht. Da ist zwar noch ein Fragezeichen dahinter, sieht man aber kaum. ZDF-Redakteur packt aus, Frau Merkel bestimmt, was wir senden dürfen. Und solche Schlagzeilen kommen halt eben sehr oft auch von rechten Seiten, wie der Jungen Freiheit, die als AfD-nah gilt. Sie kommen aber eben krasserweise auch von etablierten Medien wie NTV oder bei den englischen Artikeln, die haben die nämlich auch untersucht, da sind es halt vor allen Dingen die rechtskonservativen Boulevardblätter aus Großbritannien, wie zum Beispiel The Daily Mail, die solche Inhalte eben verbreiten. Und klar, ne, es ist wirklich Zeit, das zeigt diese Untersuchung nochmal, dass Facebook versucht, was dagegen zu unternehmen. Ob die Fact-Checker von Korrektiv da wirklich was ausrichten können, ich bin da sehr skeptisch. Korrektiv selber sieht das Ganze auch erstmal als Beta-Test. Bei der Süddeutschen Zeitung hat Korrektivchef David Schraven gesagt, der Lackmustest für ihn, ob das halt funktioniert, sei die Landtagswahl in NRW im Mai. Und dann wissen wir vielleicht schon mehr, ob das funktioniert. Der Plan von Facebook, was zu unternehmen gegen Fake News. Danke für die Infos, Martina Schulte, unsere Netzreporterin heute. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?